Nach der Teilnahme an der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums in Laos verließ die Delegation der DVJK unter Leitung des Außenministers Ri Yong-ho am 28. Juli mit einer Maschine Vientiane.